Sechstes Buch. Sechstes Kriegsjahr. 53 vor Christus. Kämpfe im nördlichen Gallien. Zweiter Rheinübergang. Die Gallier und die Germanen. Vergeltungszug gegen die Ebronen. Erstens eckige Klammer zu, da ich aus vielen Gründen mit einem größeren Aufstand Galliens rechnete, ließ ich durch meine Legaten Marcus Sianus, Gaius Antistius Reginus und Titus Sextius Truppen ausheben. Zugleich bat ich den Prokonsul Gnaeus Pompeius, der als solcher mit Befehlsgewalt im Staatsinteresse vor Rom blieb, den Befehl zu geben, dass die Truppen aus Oberitalien, die ich als Konsul den Fahneneid hatte schwören lassen, einrückten und zu mir marschierten. Ich glaubte, es werde auch für die Zukunft von großem Einfluss auf die Stimmung Galliens sein, wenn so bedeutende Machtmittel Italiens zutage treten, dass, wenn einmal im Kriege eine Einbuße erlitten sei, diesen nicht nur in kurzer Zeit wettgemacht, sondern der Krieg sogar mit einer bedeutend verstärkten Heeresmacht geführt werden könne. Da dies Pompeius im Staatsinteresse und mir zuliebe tat, die Aushebung rasch durchgeführt war, drei Legionen noch vor Winterende aufgestellt und zugeführt waren und die Zahl der unter Quintus Titurius verlorenen Kohorten verdoppelt worden war, bewies ich durch die Schnelligkeit und eben die Truppen, was die militärische Organisation und Macht unseres Volkes zu leisten imstande war. Zweitens eckige Klammer zu, nach dem Tode des Indutiromarus wurde die Herrschaft von den Treverern auf seine Verwandten übertragen. Diese hörten nicht auf, die benachbarten Germanen aufzuwiegeln und ihnen Geld zu versprechen. Da sie bei den Nachbarn nichts erreichen konnten, versuchten sie es bei den entfernter Wohnenden. Als sie einige Stämme für sich gewannen, versicherten sie sich gegenseitig eidlich und leisteten durch Geiseln für das Geld Bürgschaft. Sie gewannen Ambiorix durch ein enges Bündnis für sich. Als ich das erfuhr und sah, dass überall zum Kriege gerüstet werde, dass die Nervier, Atuatuca, Menapier, verbündet mit allen linksrheinischen Germanen, unter Waffen ständen, dass die Senonen auf meinen Befehl nicht erschienen und mit den Carnuten und den Nachbarstämmen gemeinsame Sache machten. Und dass von den Trevierern die Germanen durch immer wiederkehrende Gesandtschaften aufgewiegelt wurden, glaubte ich, früher an den Krieg denken zu müssen. Drittens eckige Klammer zu, daher zog ich noch vor Ausgang des Winters die nächsten vier Legionen zusammen, marschierte plötzlich ins Gebiet der Nervier, erbeutete, bevor diese sich sammeln oder fliehen konnten, Vieh und Menschen in großer Menge, überließ diese Beute der Truppe, verwüstete das Land und zwang die Feinde, sich zu unterwerfen und Geiseln zu stellen. Ich führte dies Unternehmen schnell durch und brachte die Legionen wieder ins Winterquartier. Ich berief, wie ich es zu tun pflegte, zu Frühlingsbeginn einen Landtag Galliens. Als mit Ausnahme der Senonen, Carnuten und Trevierer die übrigen erschienen waren, erblickte ich in ihrem Fehlen den Beginn der Feindseligkeit und des Abfalls und verlegte, damit man sah, dass ich alles andere hintansetzte, den Landtag nach Paris, der Hauptstadt der Parisier. Diese waren Nachbarn der Senonen und hatten zur Zeit der Väter mit ihnen einen Staat gebildet, waren aber, wie es hieß, diesem Landtag ferngeblieben. Ich gab diese Unbotmäßigkeit von der Rednerbühne des Lagers bekannt, brach am gleichen Tage mit den Legionen ins Gebiet der Senonen auf und erschien dort nach einem Gewaltmarsche. Viertens eckige Klammer zu, als Acco, die Seele dieses Kriegsplanes, mein Anrücken erfuhr, ordnete er an, dass das Volk sich in die Städte flüchte. Bei diesem Bemühen traf, bevor es noch ausgeführt werden konnte, die Nachricht ein, dass die Römer da seien. Notgedrungen gaben die Senonen ihren Plan auf und schickten Gesandte zu mir mit der Bitte um Gnade. Sie erhielten durch Vermittlung der Haduher, unter deren Schutz der Stamm seit alters her stand, zu mir Zutritt. Gern erfüllte ich den Haduhern ihre Bitte und nahm die Entschuldigung entgegen, weil nach meiner Ansicht die warme Jahreszeit für den drohenden Krieg, nicht für eine Untersuchung da sei. Ich befahl ihnen, Geiseln zu stellen, und gab diese, 100 an der Zahl, den Haduhern in Obhut. Dorthin schickten auch die Carnuten Gesandte und Geiseln auf Fürsprache der Römer, unter deren Schutzherrschaft sie standen. Sie erhielten dieselbe Antwort. Ich führte den Landtag zu Ende und befahl den Stämmen, Reiter zu stellen. Fünftens eckige Klammer zu nach Unterwerfung dieses Teiles Galliens verlegte ich mich mit ganzer Seele auf den Kampf gegen die Treverer und Ambiorix. Ich befahl Cavarinus, mit der Reiterei der Senonen mit mir zu marschieren, damit nicht etwa infolgedessen unbeherrscht oder des Hasses, den er sich zugezogen hatte, ein Aufstand bei diesem Stamme ausbreche. Nach diesen Maßnahmen beobachtete ich, weil ich es für sicher hielt, Ambiorix werde sich nicht zum Kampfe stellen, dessen Absichten. Die Menapier, die Nachbarn der Ebronen, geschützt durch zusammenhängendes Sumpf- und Waldgebiet, hatten als einzige von ganz Gallien noch niemals zu mir Gesandte geschickt und um Frieden gebeten. Mit diesen stand, wie ich wusste, Ambiorix im Bunde. Ich wusste auch, dass sie durch Vermittlung der Treverer ebenso mit den Germanen freundschaftliche Beziehungen angeknüpft hatten. Ich glaubte, dass ich diesen Beistand Ambiorix entziehen müsse, noch bevor ich ihn zum Kampfe stellte, damit er nicht etwa, jede Hoffnung auf Rettung beraubt, sich zu den Menapiern zurückziehe oder sich gezwungen sehe, sich mit den rechtsrheinischen Germanen zu vereinigen. So wie ich diesen Plan gefasst hatte, schickte ich den Tross des ganzen Illyris zu Labienus und ließ auch zwei Legionen zu ihm stoßen. Ich selbst marschierte mit 5 schlagfertigen Legionen in das Gebiet der Menapier. Diese flohen, ohne eine Mannschaft ausgehoben zu haben, im Vertrauen auf den Schutz des Geländes in die Wälder und Sümpfe und brachten auch ihre Habe dorthin. Sechstens eckige Klammer zu. Ich teilte meine Truppen mit den Legaten Gaius Fabius und dem Quästor Marcus Crassus, ließ schnell Brückendämme fertigen und rückte in 3 Abteilungen an, äscherte Geöfte und Dörfer ein und erbeutete Menschen und Vieh in großer Menge. Hierdurch genötigt, schickten die Menapier Gesandte zu mir und baten um Frieden. Ich nahm Geiseln entgegen und drohte ihnen, ich würde sie wie Feinde behandeln, falls sie Ambiorix oder seine Gesandten in ihrem Lande aufnehmen. Als ich mich so gesichert hatte, ließ ich den Atrebaten Commius mit Reitern bei den Menapiern zur Kontrolle zurück. Dann rückte ich gegen die Treverer vor. Siebtens eckige Klammer zu. Während dieser meiner Maßnahmen hoben die Treverer große Truppenmassen Reiter und Fußsoldaten aus und trafen Vorbereitungen, Labienus und die eine in ihrem Lande überwinternde Legion anzugreifen. Schon waren sie von ihm nur noch einen 2-Tage-Marsch entfernt, als sie erfuhren, dass 2 Legionen, von mir geschickt, eingetroffen seien. Sie schlugen also ein Lager in einer Entfernung von 15 Meilen auf und beschlossen, die Hilfstruppen der Germanen abzuwarten. Labienus erfuhr vom Plan der Feinde, hoffte, dass ich infolge ihrer Unbesonnenheit eine günstige Gelegenheit zum Kampfe bieten werde, ließ 5 Kohorten zum Schutze des Trosses zurück, rückte mit 25 Kohorten und starker Reiterei gegen den Feind und schlug in einer Entfernung von nur einer Meile ein befestigtes Lager auf. Zwischen Labienus und dem Feinde floss ein schwer zu überschreitender Fluss mit steilen Ufern. Er hatte nicht die Absicht, diesen zu überschreiten, noch glaubte er, dass die Feinde es tun würden. Bei diesen wuchs von Tag zu Tag die Hoffnung auf die Hilfstruppen. Im Kriegsrat sprach Labienus offen davon, er werde, da ja, wie es hieß, die Germanen anrückten, sich und das Heer nicht in eine missliche Lage bringen und am folgenden Tag in aller Frühe aufbrechen. Schnell wurde das dem Feinde hinterbracht. Die angeborene Liebe zum Vaterlande nämlich zwang einige von den vielen gallischen Reitern dazu, gut gallisch gesinnt zu sein. Labienus berief in der Nacht die Militärtribunen und rangältesten Zenturionen, setzte diesen seinen Kriegsplan auseinander und gab Befehl, um desto leichter beim Feinde den Verdacht der Furcht zu erwecken, mit größerem Lärm und Krach aufzubrechen, als man es sonst von unserer Truppe gewöhnt war. Hierdurch machte er den Aufbruch einer Flucht ähnlich. Auch dieses wurde noch vor Tagesanbruch durch Speer, das Lager war ja so nahe, dem Feinde hinterbracht. Achtens eckige Klammer zu. Kaum hatte die Nachhutwahl und Graben hinter sich gelassen, als die Gallier, sich gegenseitig anfeuernd, die erholte Beute nicht aus den Händen zu lassen, zu langweilig sei es, bei diesem Schrecken der Böhmer noch auf die Hilfe der Germanen zu warten, noch lasse es ihr Stolz zu, nicht mit so großer Übermacht den Angriff auf ein so kleines, dazu noch fliehendes und behindertes Häuflein zu wagen, Bindestrich, unbedenklich den Fluss überschritten und auf ungünstigem Gelände den Kampf begannen. Labienus, der das voraussah, setzte, um alle über den Fluss zu locken, den gleichen Scheinrückzug vortäuschend, in aller Gemächlichkeit seinen Weg fort. Als er dann den Tross ein Stück vorausschickte und auf einen Hügel zusammentragen ließ, rief er: Kameraden, jetzt habt ihr die Gelegenheit, die ihr euch gewünscht habt. Ihr haltet den Feind auf einem sehr ungünstigen Gelände fest, zeigt dieselbe Tapferkeit unter unserer Führung, wie ihr sie häufig genug dem Oberfeldherrn bewiesen habt, und nehmet an, er sei anwesend und sehe persönlich zu. Zugleich ließ er gegen den Feind Front machen und die Schlachtreihe formieren, schickte einige Reitergeschwader zum Schutze des Gepäcks und stellte die übrigen Reiter an den Flügeln auf. Schnell schössen unsere Soldaten unter Geschrei ihre Wurfspieße auf den Feind. Als dieser wieder erwarten die, welche er fliehend glaubte, in Angriffskolonnen gegen sich vorrücken sah, konnte er dem Angriff bald nicht standhalten und suchte, beim ersten Zusammenprall in die Flucht geschlagen, die Wälder zu erreichen. Labienus holte sie mit den Reitern ein, machte eine große Zahl nieder, nahm mehrere gefangen und nahm wenige Tage später die Unterwerfung dieses Volksstammes an. Die Germanen nämlich, die ihnen zu Hilfe kommen wollten, zogen sich, als sie von der Flucht der Trevirer hörten, in ihre Heimat zurück. Mit ihnen verließen die Verwandten des Indutirumarus, welche die Anstifter des Abfalls gewesen waren, auf dem gleichen Wege ihren Stamm. Zingetorix, der von Anfang an, wie oben erwähnt wurde, in Gehorsam verharrt hatte, wurde die höchste Gewalt übertragen. Neuntens eckige Klammer zu: Als ich aus dem Gebiet der Menapier ins Land der Trevirer gekommen war, beschloss ich, aus zwei Gründen den Rhein zu überschreiten. Der eine war der, dass die Germanen den Trevirern Hilfstruppen gegen uns geschickt hatten, der zweite der, dass Ambiorix bei ihnen keine Zufluchtsstätte haben sollte. Nach diesem Entschluss ließ ich oberhalb der Stelle, an der ich vorher das Heer hinübergeführt hatte, eine Brücke schlagen. In der bekannten, hergebrachten Art wurde der Bau bei großem Eifer der Truppe in wenigen Tagen fertiggestellt. Ich ließ im Gebiet der Trevirer bei der Brücke einen starken Wachtposten zurück, damit nicht etwa plötzlich bei ihnen ein Aufstand ausbreche, und führte die übrigen Truppen und die Reiter hinüber. Die Ubier, welche vorher Geiseln gestellt und sich unterworfen hatten, schickten, um sich zu rechtfertigen, Gesandte zu mir, die mir beweisen sollten, ihr Stamm habe keine Hilfstruppen zu den Trevirern geschickt und die Treue nicht gebrochen. Sie baten inständig um Schonung, damit nicht bei dem allgemeinen Hass gegen die Germanen Unschuldige für Schuldige büßten. Falls ich mehr Geiseln wolle, sagten sie mir diese zu. Ich untersuchte den Fall und stellte fest, dass die Hilfstruppen von den Sweben geschickt waren. Ich nahm die Rechtfertigung der Ubier an und erkundigte mich genau nach den Zugängen und Wegen ins Gebiet der Sweben. Zehntens eckige Klammer zu: Inzwischen erhielt ich wenige Tage später von den Ubiern die Nachricht, dass die Sweben alle ihre Truppen an einem Ort zusammenzögen und die Volksstämme, welche unter ihrer Herrschaft ständen, anwiesen, berittene und unberittene Hilfstruppen zu schicken. Auf diese Nachricht hin sorgte ich für den Proviant und suchte einen für ein Lager geeigneten Platz aus. Den Ubiern befahl ich, ihr Vieh und all ihre Habe vom Lande in die Ortschaften zu bringen. Ich hoffte nämlich, dass sich die unerfahrenen Barbaren infolge des Lebensmittelmangels zu einer Schlacht unter ungünstigen Umständen verleiten lassen würden. Ich befahl den Ubiern, wiederholt Kundschafter zu den Sweben zu schicken und festzustellen, was bei ihnen vorging. Diese führten die Befehle aus und meldeten nach wenigen Tagen, alle Sweben hätten sich, so wie sie genauere Nachrichten über das römische Heer erhalten hätten, mit allen bereits eingezogenen eigenen und bundesgenössischen Truppen ganz bis an die äußersten Grenzen ihres Landes zurückgezogen. Dort liege ein unermesslich großes Waldgebirge namens Bakenischer Wald. Diese erstrecke sich weit ins Innere und schütze, gleichsam wie ein natürlicher Schutzwall vorgelagert, die Gerusker vor den Sweben und ebenso jene vor diesen. An seinem Rande erwarteten die Sweben beschlussgemäß unseren Anmarsch. Elftens eckige Klammer zu. An diesem Punkt des Berichtes scheint es nicht unangebracht zu sehen, die in Gallien und Germanien herrschenden Sitten zu schildern und aufzuzeigen, wodurch sich diese Völkerschaften voneinander unterscheiden. In Gallien gibt es nicht nur in allen Staaten, Gauen und Gemeinden, sondern sogar fast in den einzelnen Häusern Parteien. Ihre Führer sind die Männer, die nach ihrer Meinung das höchste Ansehen genießen und deren Ermessen und Urteil die höchste Entscheidung bei Rat und Tat zusteht. Diese Einrichtung scheint seit alters her deswegen getroffen zu sein, damit nicht ein Mann des Volkes ohne Schutz gegen den Mächtigern sei. Keiner duldet nämlich, dass seine Schützlinge unterdrückt und gefährdet werden. Sonst hätte er bei ihnen keinen Einfluss mehr. Diese Verhältnisse herrschen im Allgemeinen in Gallien. Alle Volksstämme nämlich sind in zwei Parteien geteilt. Zwölftens eckige Klammer zu. Bei meinem Eintreffen in Gallien führten die eine Partei die Heduher, die andere die Sequaner. Da diese aus eigener Macht zu wenig Einfluss besaßen, seit jeher genossen die Heduher höchstes Ansehen, und groß waren ihre Schutzgenossenschaften, gewannen sie die Germanen und Ariovist für sich und brachten sie unter großen Opfern und Versprechungen ins Land. Nach mehreren glücklichen Schlachten aber und der Beseitigung des gesamten Adels der Heduher hatten sie diese an Macht so übertroffen, dass sie einen großen Teil der Schutzgenossen von den Heduern zu sich hin überzogen, von ihnen die Söhne der Fürsten als Geiseln empfingen, sie zum öffentlichen Schwur zwangen, nichts gegen diese Sequaner zu unternehmen, einen Teil des Nachbarlandes an sich rissen und das Übergewicht in ganz Gallien erhielten. In dieser Bedrängnis war die Viciacus, um Hilfe zu erbitten, nach Rom zum Senat gekommen, jedoch unverrichteter Sache heimgekehrt. Bei meinem Eintreffen aber änderten sich die Verhältnisse. Die Geiseln wurden den Heduern zurückgegeben, die alten Schutzgenossenschaften wiederhergestellt, neue durch mich gebildet, weil die, welche sich ihrem Freundschaftsbunde angeschlossen hatten, einsahen, dass sie in eine bessere Lage und eine gerechtere Herrschaft kämen. Da auch sonst der Einfluss und die Stellung der Heduer gestärkt worden war, hatten die Sequaner die Führung aufgeben müssen. An ihre Stelle waren die Remer getreten. Da diese, wie man einsah, den Heduern bei mir an Gunst gleichkamen, begaben sich die, welche aus alter Feindschaft sich den Heduern nicht anschließen konnten, in den Schutz der Remer, welche sie sorgfältig beschirmten. So hielten sie das neue, unerwartet erworbene Ansehen fest. Die Lage stand damals so, dass die Heduer weitaus als die ersten galten, die zweite Stelle aber die Remer einnahmen. 13. Eckige Klammer zu. In ganz Gallien gibt es zwei Klassen von Menschen, die irgendwelche Geltung und Ehre genießen. Denn das niedere Volk nimmt beinahe die Stellung von Sklaven ein. Es darf von sich aus nichts wagen und wird auch zu keiner Versammlung hinzugezogen. Da die meisten durch Schulden, durch große Abgaben oder ungerechterweise von den Mächtigern bedrückt werden, begeben sie sich in den Dienst der Vornehmen, die dann gegen sie dieselben Rechte haben wie Herren gegen Sklaven. Aber von den beiden Ständen ist der eine der Druiden, der andere der Ritter. Die Druiden versehen den Gottesdienst, besorgen die öffentlichen und privaten Opfer und legen die Religionssatzungen aus. Bei ihnen finden sich junge Männer in großer Zahl zur Unterweisung ein, und sie genießen bei diesen hohes Ansehen. Denn bei allen öffentlichen und privaten Streitigkeiten urteilen und entscheiden sie. Sie setzen Mahnung und Strafe fest, wenn ein Verbrechen begangen wurde, ein Mord geschah, Erbschafts- oder Grenzstreitigkeiten ausbrechen. Fügt sich ein Privatmann oder ein Volk ihrem Entscheid nicht, so schließen sie die Betroffenen vom Gottesdienst aus. Dies bedeutet bei ihnen die härteste Strafe. Diese Ausgeschlossenen gelten als gottlose Verbrecher, ihnen gehen alle ans dem Wege, ihre Annäherung und ihr Gespräch meidet man, um nicht aus der Berührung mit ihnen Nachteil zu erleiden. Ihnen wird, auch wenn sie ihn nachsuchen, kein Rechtsbescheid erteilt, noch wird ihnen irgendwelche Ehre erwiesen. An der Spitze aller Druiden steht einer, der bei ihnen das höchste Ansehen genießt. Nach seinem Tode tritt an seine Stelle der, der unter den übrigen an Würde hervorragt, oder, Wenn mehrere gleiche Bewerber da sind, entscheiden in dem Wettstreit die Stimmen der Druiden, bisweilen gar die Waffen. Sie tagen zu einer bestimmten Jahreszeit an einer geheiligten Stätte im Lande der Carnuten, das ungefähr in der Mitte ganz Galliens liegt. Hier treffen sich von überall alle, die Streitigkeiten haben, und beugen sich der Entscheidung und dem Urteil der Druiden. Ihre Lehre soll in Britannien aufgekommen und von dort nach Gallien gelangt sein, und auch jetzt noch reist, wer sie genauer erforschen will, meist dorthin, um sie zu lernen. 14. Eckige Klammer zu: Die Druiden ziehen gewöhnlich nicht mit in den Krieg, und zahlen auch keine Abgaben wie die anderen, sind vom Waffendienst befreit und genießen Freiheit von allen Leistungen. Durch so große Vorrechte verlockt, begeben sich viele freiwillig in ihre Lehre oder werden von ihren Eltern und Verwandten hingeschickt. Sie sollen dort Verse in großer Zahl auswendig lernen. Deswegen bleiben einige 20 Jahre in der Lehre. Sie halten es für Sünde, sie schriftlich niederzulegen, während sie fast in allen übrigen Angelegenheiten, in Staats- und Privatgeschäften, die griechische Schrift benutzen. Sie scheinen mir aus zwei Gründen dies eingeführt zu haben. Sie wollen nicht, dass die Lehre unter der Menge verbreitet werde, noch dass die Schüler, sich auf das Geschriebene verlassend, das Gedächtnis weniger übten. In der Regel geschieht es bei den meisten, dass sie, gestützt durch das Geschriebene, im Lerneifer und im Gedächtnis nachlassen. Vor allem wollen sie die Überzeugung hervorrufen, dass die Seelen nicht vergehen, sondern nach dem Tode von einem zum anderen wandern. Sie glauben, dass man vor allem durch diese Lehre, wenn die Todesfurcht beseitigt sei, zur Tapferkeit angespornt werde. Viel disputieren sie außerdem über die Gestirne und ihren Lauf, über die Größe der Welt und der Erde, die Natur der Dinge und über das Walten und die Macht der Götter. Und teilen das der Jugend mit. 15. Eckige Klammer zu: Der zweite Stand ist der der Ritter. Wenn ein Bedürfnis vorliegt oder ein Krieg ausgebrochen ist, dies pflegte vor meiner Ankunft in der Regel alle Jahre einzutreten, dass sie seist Feindseligkeiten eröffneten oder solche abwehrten, Bindestrich, stehen diese alle im Felde und haben, wie ein jeder von ihnen durch sein Geschlecht oder seine Mittel einflussreich ist, möglichst viele Gefolgsleute oder Hörige um sich. Darin erkennen sie den einzigen Einfluss und die einzige Macht. 16. Eckige Klammer zu: Das ganze Volk der Gallier ist in hohem Maße religiösen Gebräuchen ergeben. Aus diesem Grunde opfern die, welche von schweren Krankheiten befallen sind und in Kampf und Gefahr schweben, anstelle der Opfertiere Menschen oder geloben deren Opfer und bedienen sich hierbei der Druiden als Opferpriester. Sie sind nämlich der Ansicht, dass, wenn nicht für das Menschenleben wieder ein Menschenleben hingegeben werde, die waltende Macht der Götter nicht versöhnt werden könne. Sie haben auch von Staats wegen derartige Opfer. Andere Stämme haben Gebilde von ungeheurer Größe, deren aus Ruten zusammengeflochtene Glieder sie mit lebenden Menschen füllen. Sie werden dann von unten angezündet, und die von der Flamme eingeschlossenen werden getötet. Die Opferung der bei Diebstahl, Raub oder anderen Verbrechen ergriffenen ist nach ihrer Ansicht den unsterblichen Götter angenehmer. Aber so oft es an solchen Menschen fehlt, schreiten sie zur Opferung sogar unschuldiger. 17. Eckige Klammer zu: Unter den Göttern verehren sie am meisten Merkur. Er hat die meisten Bildnisse, ihn halten sie für den Erfinder aller Künste, ihn für den Führer auf Wegen und Wanderungen, ihm sprechen sie den größten Einfluss auf Gelderwerb und Handel zu. Nach ihm verehren sie Apollo, Mars, Jupiter und Minerva. Von diesen haben sie ungefähr dieselbe Vorstellung wie die anderen Völker: Apollo soll Krankheiten vertreiben, Minerva die Anfangsgründe des Handwerks und der Künste lehren, Jupiter die Herrschaft über die Götter ausüben, Mars Kriege führen. Ihm geloben sie, so oft sie einen Kampf beschlossen haben, meist die Kriegsbeute. Nach dem Sieg opfern sie erbeutete Tiere und bringen die übrige Beute an einen Ort. Bei vielen Stämmen kann man an heiligen Stätten aus dieser errichtete Haufen erblicken. Es geschieht nur selten, dass jemand unter Missachtung der Religion Erbeutetes bei sich zu verstecken oder das Geweihte wegzuschaffen wagt. Die furchtbarste, marterfolgte Hinrichtung ist hierfür festgesetzt. 18. Eckige Klammer zu alle Gallier rühmen sich, vom Vater dies abzustammen, und behaupten, das sei ihnen von den Druiden überliefert worden. Deswegen bestimmen sie alle Zeiträume nicht nach der Zahl der Tage, sondern der Nächte. Die Geburtstage, den Beginn der Monate und Jahre berechnen sie so, dass erst auf die Nacht der Tag folgt. In den übrigen Lebensgewohnheiten unterscheiden sie sich von den übrigen im Allgemeinen dadurch, dass sie ihren Söhnen, außer wenn sie erwachsen sind und das Kriegshandwerk ausüben können, öffentlich keinen Zutritt zu sich erlauben und es für eine Schande halten, wenn man in der Öffentlichkeit einen Sohn im Kindesalter an der Seite seines Vaters sieht. 19. Eckige Klammer zu: Die Männer legen so viel Geld, wie sie von ihren Frauen als Mitgift erhalten haben, aus eigenem Vermögen nach vorausgegangener Abschätzung mit der Mitgift zusammen. Über diese ganze Summe wird gemeinschaftlich Rechnung geführt, und die Zinsen werden gespart. Wer den anderen überlebt, auf den geht beider Anteil samt den Zinsen aus früheren Jahren über. Die Männer haben über die Frauen wie über die Kinder Gewalt über Leben und Tod. Wenn ein Familienvater vornehmeren Standes gestorben ist, kommen seine Verwandten zusammen und unterwerfen, wenn etwas bei dem Tode verdächtig erscheint, die Frauen der peinlichen Frage wie die Sklaven und töten sie, wenn etwas erwiesen ist, nach Folterung unter grausamen Martern durch Feuer. Die Leichenbegängnisse sind im Verhältnis zur Kultur der Gallier prächtig und kostspielig. Alles, was, wie sie glaubten, dem Lebenden teuer war, werfen sie ins Feuer, auch Tiere, und es wurden sogar kurz vor unserer Zeit Sklaven und Hörige, die, wie bekannt war, ihm besonders lieb waren, nach Beendigung der Leichenfeier verbrannt. 20. Eckige Klammer zu: In den Staaten, von denen es heißt, dass sie besonders zweckmäßig verwaltet werden, gibt es die gesetzliche Verordnung, dass jeder sofort der Obrigkeit meldet, was er über Staatsangelegenheiten von den Grenznachbarn gerüchtweise gehört hat, und es keinem anderen mitteilt. Dass nämlich häufig unbesonnene und unerfahrene Menschen sich durch falsche Gerüchte einschüchtern und zu überstürztem Handeln verleiten lassen und über wichtigste Angelegenheiten einen Beschluss fassen, ist bekannt. Die Obrigkeiten verschweigen, was ihnen gut, und teilen der Menge nur mit, was ihnen nützlich erscheint. Über Staatsangelegenheiten darf man nur in der Volksversammlung reden. 21. Eckige Klammer zu: Die Germanen unterscheiden sich wesentlich von dieser Lebensweise. Sie haben weder Druiden, welche die gottesdienstlichen Einrichtungen beherrschen, noch hegen sie besondere Vorliebe für Opfer. Unter die Götter zählen sie nur die, die sie sichtbar wahrnehmen und deren Eingreifen sie augenscheinlich erfahren, nämlich die Sonne, das Feuer und den Mond. Die übrigen kennen sie nicht einmal vom Hörensagen. Ihr ganzes Leben besteht in Jagd und kriegerischem Treiben. Von klein auf sind sie auf Strapazen und Abhärtung bedacht. Wer am längsten keusch blieb, erntet bei ihnen den höchsten Ruhm. Hierdurch werde der Wuchs gefördert, wüchsen die Kräfte und würden die Muskeln gestärkt. Vor dem 20. Lebensjahr Umgang mit einer Frau zu haben, halten sie für die größte Schande. Dabei gibt es in dieser Beziehung kein Verheimlichen, weil man in den Flüssen gemeinsam badet und nur Felle oder kleine Pelzüberwürfe trägt, wobei ein großer Teil des Körpers unbekleidet bleibt. 22. Eckige Klammer zu: Ackerbau betreiben sie nicht mit Eifer, und der größere Teil ihrer Nahrung besteht aus Milch, Käse und Fleisch. Keiner hat einen abgegrenzten Grundbesitz oder eigene Felder, sondern die Beamten und Fürsten teilen immer für ein Jahr den Sippen und Geschlechtern und anderen Genossenschaften so viel Acker und an der Stelle zu, als sie für gut befunden haben, und zwingen sie, ein Jahr später anderswohin zu ziehen. Hierfür führen sie viele Gründe an: Sie sollten nicht, durch anhaltende Gewohnheit verleitet, das Kriegshandwerk gegen den Ackerbau eintauschen, sollten nicht danach streben, große Ländereien sich anzueignen, und die Mächtigern sollten nicht die Schwächern aus ihrem Besitz vertreiben. Sie sollten ferner nicht zu sorgfältig bauen, um sich gegen Kälte und Flitze zu schützen. Es solle auch keine Geldgier groß werden, aus der Parteien und Spaltungen entstehen. Man wollte das Volk in Gleichheit zusammenhalten, wenn es sehe, dass sein Besitz dem der Mächtigsten gleiche. 23. Eckige Klammer zu. Es gilt als höchster Ruhm für die Stämme, möglichst weite Landstriche in ihrem Umkreis zu verwüsten und dort Ödland zu haben. Das halten sie für ein Merkmal der Tapferkeit, wenn die Nachbarn, aus ihrem Lande vertrieben, das Feld räumen und niemand wagt, sich in der Nähe anzusiedeln. Zugleich glauben sie, dadurch in größerer Sicherheit zu sein, wenn ihnen die Furcht vor plötzlichem Einfall genommen sei. Wenn ein Stamm einen Verteidigungs- oder Angriffskrieg führt, werden Obrigkeiten gewählt, welche die Führung in diesem Krieg und Gewalt über Leben und Tod haben. In Friedenszeiten gibt es keine gemeinsame Staatsbehörde, sondern die Häuptlinge der Bezirke und Gaue sprechen unter ihren Leuten Recht und legen Streitigkeiten bei. Raubzüge außerhalb der Grenzen eines jeden Stammes ziehen keine Schande nach sich, und sie rühmen, dass sie zur Übung der Jugend und zur Bekämpfung des Müßigganges unternommen würden. Wenn einer von den Vornehmen im Sing erklärt, er werde die Führung übernehmen, und die, welche ihm folgen wollen, aufruft, da stehen die auf, die am Unternehmen und am Manne Gefallen finden, sagen ihre Teilnahme zu und finden den Beifall der Menge. Wer von ihnen dann nicht Gefolgschaft leistet, gilt als fahnenflüchtig und Verräter, und man spricht ihm das Vertrauen in allem ab. Einen Gast zu verletzen, halten sie für Sünde. Wer aus irgendeinem Anlass, welcher es auch sei, zu ihnen kommt, den schützen sie vor Unrecht und halten ihn für unverletzlich. Ihm steht das Haus aller offen, und man teilt mit ihm die Nahrung. 24. Eckige Klammer zu. Es gab vorher eine Zeit, da die Gallier die Germanen an Tapferkeit übertrafen, sogar angriffen und wegen Überbevölkerung und Landmangels über den Rhein Kolonisten schickten. Und so besetzten die Volker der Tosagen die fruchtbarsten Gegenden Germaniens um das herkühnische Waldgebirge, es kennen es von höheren Sagen, wie ich sehe, Erat Osthenes und andere griechische Schriftsteller. Und nennen es das orkynische Waldgebirge, und setzten sich dort fest. Dieser Volksstamm hielt sich bis zu dieser Zeit an seinem Wohnsitz und genoss den Ruhm höchster Gerechtigkeit und Kriegstüchtigkeit. Jetzt noch leben die Germanen in gleicher Mittellosigkeit, Bedürftigkeit und im geduldigen Ertragen von Mühseligkeiten wie früher, haben dieselbe Nahrung und Kleidung. Den Gallien aber führt die Nähe der Provinzen und die Kenntnis überseeischer Erzeugnisse vieles zum Wohlstand und Genuss zu. Nach und nach daran gewöhnt zu unterliegen und in vielen Schlachten besiegt, messen sie sich nicht einmal selber mit den Germanen an Tapferkeit. 25. Eckige Klammer zu. Das oben erwähnte herkynische Waldgebirge kann von einem rüstigen Fußgänger in seiner Breite in 9 Tagen durchquert werden. Anders kann seine Ausdehnung nicht bestimmt werden. Eine andere Messung der Wege kennen sie nicht. Es erstreckt sich vom Gebiet der Helvetier, Nemeter und Rajuraker parallel mit dem Donaulauf bis zum Gebiet der Daker und Anatier. Von hier verzweigt es sich links vom Flusse nach verschiedenen Richtungen und zieht sich in seiner Ausdehnung bis an die Grenzen vieler Stämme HM, und es gibt keinen in dem uns bekannten Teil Germaniens, der behaupten könnte, er habe nach 60-tägiger Wanderung den Anfang dieses Gebirges erreicht oder nur gehört, wo es beginne. Es steht fest, dass in ihm viele Tierarten leben, die man anderswo nicht sieht. Unter ihnen sind die, welche sich am meisten von den übrigen unterscheiden und der Aufzeichnung wert erscheinen, folgende. 26. Eckige Klammer zu. Es gibt dort ein Rind von der Gestalt eines Hirsches. Mitten aus seiner Stirn ragt zwischen den Ohren ein einziges Horn hervor, höher und gerader als die sonst bekannten Hörner. Von der Spitze gehen in die Breite Verästelungen aus wie die gespreizten Hände und Äste. Männchen und Weibchen haben die gleiche Gestalt und auch dieselbe Form und Größe der Hörner. 27. Eckige Klammer zu. Es gibt auch dort die sogenannten Elke. Sie ähneln in ihrer Gestalt und Buntheit der Felle den Ziegen, sind aber etwas größer. Sie haben abgestumpfte Geweihe und Beine ohne Knöchel und Gelenke. Sie legen sich auch nicht nieder, um zu ruhen, und können nicht, wenn sie, durch einen Unfall niedergeworfen, gestürzt sind, aufstehen oder auch nur sich aufrichten. Bäume dienen ihnen als Ruhestätte. An sie lehnen sie sich an und so, ein wenig nur gestützt, pflegen sie der Ruhe. Wenn die Jäger aus ihrer Fährte ihren Standort gefunden haben, unterwühlen sie entweder die Bäume an den Wurzeln oder schneiden sie an, so dass oben noch der Eindruck eines stehenden Baumes erhalten bleibt. Wenn die Elke sich gewohnheitsgern es an diese anlehnen, reißen sie infolge ihrer Schwere die schwachen Bäume um und stürzen selbst mit ihnen zusammen zu Boden. 28. Eckige Klammer zu. Die dritte Art sind die sogenannten Alrochsen. Diese sind etwas kleiner als Elefanten, dem Aussehen, der Farbe und Gestalt nach Ochsen. Sie sind sehr stark und schnell und nehmen Menschen und Tiere an, die sie erblicken. Man fangt sie eifrig in Fanggruben und tötet sie dann. Durch diese Strapazen härten sich die jungen Leute ab und üben sich in dieser Art Jagd. Und die, welche die meisten erlegt haben und als Beweis die Hörner öffentlich vorweisen, ernten großen Ruhm. Aber nicht einmal, wenn die Tiere ganz jung gefangen werden, können sie sich an die Menschen gewöhnen und lassen sich zähmen. Die Größe, Gestalt und das Aussehen der Hörner unterscheidet sich sehr von denen unserer Ochsen. Sie sammeln sie leidenschaftlich, fassen sie am Rande in Silber ein und benutzen sie bei glänzenden Gelagen als Trinkgefäße. 29. Eckige Klammer zu. Als ich durch die ubischen Spätrups erfahren hatte, dass die Sweben sich in die Wälder zurückgezogen hatten, beschloss ich aus Furcht vor Getreidemangel, die Germanen kümmerten sich, wie erwähnt, sehr wenig um Ackerbau, nicht weiter vorzurücken. Aber um ihnen nicht ganz die Furcht vor meiner Rückkehr zu nehmen und um ihre Hilfstruppen aufzuhalten, ließ ich nach Abzug des Heeres nur den letzten Teil der Brücke am ubischen Ufer in einer Länge von 200 Fuß einreißen, am Brückenkopf. Aber einen 4 Stockwerk hohen Turm errichten, eine Besatzung von 12 Kohorten hineinlegen und den Platz durch starke Befestigungen sichern. Zum Kommandanten des Platzes und des Postens machte ich den jungen Varius Volcatius Tullus. Ich brach, als das Getreide zu reifen begann, zum Kampf gegen Ambiorix auf und schickte durch den Ardennerwald, das größte Waldgebirge ganz Galliens, das sich in einer Ausdehnung von mehr als 500 Meilen in der Länge von den Ufern des Rheines und dem Lande der Treverer in das der Nervi erstreckt, Lucius Minucius Basilus, mit der gesamten Reiterei voraus. Er sollte versuchen, in der so günstigen Jahreszeit schnell vorzudringen. Ich riet ihm, die Lagerfeuer zu verbieten, damit nicht auf irgendeine Weise sein Anrücken schon von weitem entdeckt werde. Ich selbst werde bald folgen. 30. Eckige Klammer zu. Basilus führte den Befehl aus. Wieder erwartend schnell legte er den Weg zurück und griff viele Überraschte unterwegs auf. Nach deren Angaben ritt er gegen Ambiorix selbst dorthin, wo er sich, wie es hieß, nur mit wenigen Reitern aufhielte. Wie bei allem spielt besonders im Kriegswesen der Zufall eine große Rolle. Denn wie es durch einen besonderen Zufall geschah, dass er auf ihn selbst, der sorglos und noch völlig unvorbereitet war, stieß und seine Ankunft nicht eher bemerkt wurde, als das Gerücht und die Nachricht eintraf, so war es ein ganz großer Zufall, dass Ambiorix selbst dem Tode entrann, obwohl sein ganzes Kriegsgerät, das er bei sich hatte, ihm entrissen und seine Wagen und Pferde geschnappt worden waren. Das kam so, das Gehöft war von Wald umgeben, wie dies die Regel bei den Wohnsitzen der Gallier ist, die zum Schutz vor der Hitze meistenteils die Nähe von Wäldern und Flüssen wählen. Seine Begleiter und Freunde hielten auf dem engen Raum ein wenig den Ansturm unserer Breite auf. Während sie kämpften, half ihm einer seines Gefolges aufs Pferd. Den Fliehenden nahmen die Wälder schützend auf. So spielte beim Nahen der Gefahr und beim Entrinnen aus ihr der Zufall eine große Rolle. 31. Eckige Klammer zu. Ob Ambiorix seine Truppen mit Vorbedacht nicht aufgeboten hatte, weil er nicht an Kampf glaubte, oder durch Zeitmangel und die plötzliche Ankunft der Reiter verhindert, er glaubte, dass das übrige Heer folge, ist zweifelhaft. Aber jedenfalls schickte er Boten ins Land und befahl, dass ein jeder sich zu retten suche. Ein Teil von ihnen flüchtete sich in den Ardennerwald, ein anderer in das ausgedehnte Sumpfgebiet. Die Küstenbewohner versteckten sich auf Inseln, welche die Flut in der Regel bildet. Viele verließen ihr Land und vertrauten sich und ihre Habe wildfremden Menschen an. Catuvolcus, der König des mittleren Teiles der Ebronen, der zusammen mit Ambiorix den Anschlag geplant hatte, ein vom Alter erschöpfter Mann, der die Strapazen eines Krieges und einer Flucht nicht mehr aushalten konnte, vergiftete sich unter allen möglichen Verwünschungen gegen Ambiorix, den Anstifter dieses Anschlages, mit Taxus, der häufig in Gallien und Germanien vorkommt. 32. Eckige Klammer zu die Segner und Condruser, germanische Völker, die zwischen dem Gebiet der Ebronen und der Treverer ansässig waren, schickten Gesandte zu mir mit der Bitte, sie nicht als Feinde anzusehen und nicht anzunehmen, dass alle Germanen diesseits des Rheins gemeinsame Sache machten. Sie hätten überhaupt nicht an Krieg gedacht und Ambiorix keine Hilfe geschickt. Ich untersuchte diesen Fall durch Ausfragen der Gefangenen und befahl ihnen, mir die Ebronen, die nach der Flucht zu ihnen gekommen waren, zurückzubringen. Wenn sie das täten, würde ich ihr Land verschonen. Dann teilte ich die Truppe in drei Teile und schaffte den Tross aller Legionen nach Aturtuca. Dies ist der Name eines festen Platzes, der ungefähr in der Mitte des Ebronenlandes liegt, wo Titurius und Auronculeius im Winterquartier lagen. Abgesehen von anderen Rücksichten hatte ich diesen Platz für zweckdienlich gehalten, weil die Schanzwerke des vergangenen Jahres noch unbeschädigt waren und so die Arbeit der Soldaten erleichtert wurde. Zum Schutz des Trosses ließ ich die 14. Legion zurück, eine von den dreien, welche ich erst kürzlich ausgehoben und aus Italien herangeführt hatte. Diese Legion und das Lager stellte ich unter den Befehl des Quintus Tullius Cicero und teilte ihm 200 Reiter zu. 33. Eckige Klammer zu nach Teilung des Heeres befahl ich Titus Labienus, mit drei Legionen in Richtung auf das Meer in die Grenzgebiete der Menapier zu marschieren. Gaius Trebonius schickte ich mit gleich vielen Legionen in das Grenzgebiet der Aturtuca, es zu verwüsten. Ich beschloss, mit den übrigen drei Legionen zu der in die Maas mündenden Sambre und in die Ausläufer der Ardennen zu marschieren, wohin, wie ich hörte, Ambiorix mit wenigen Reitern gegangen war. Beim Abmarsch versicherte ich, am siebenten Tage zurückzukehren. Bis zu diesem Termin musste, wie ich wusste, der zum Schutz zurückgelassenen Legion der Proviant zugeteilt werden. Labienus und Trebonius schärfte ich ein, wenn sie es im Interesse der Gesamtlage machen könnten, bis zu diesem Tage zurückzukehren, damit wir wieder in gemeinschaftlichem Rat gemäß der erkundeten Lage beim Feinde neue kriegerische Maßnahmen einleiten könnten. 34. Eckige Klammer zu wie erwähnt wurde, hatte man es mit keinem regelrechten Heere, mit keiner Stadt, mit keinem festen Platz, der sich hätte verteidigen können, zu tun, sondern die ganze feindliche Macht war in alle Richtungen verstreut. Wo einem jeden ein abgelegenes Tal, ein Waldversteck oder ein unzugänglicher Sumpf irgendeine Hoffnung auf Schutz oder auf Rettung bot, dort hatte er sich festgesetzt. Diese Plätze waren den Nachbarn bekannt, und es erforderte große Umsicht, nicht etwa die Hauptmacht des Heeres zu schützen, ihr konnte nämlich von Seiten der schreckerfüllten Versprengten keine Gefahr drohen, sondern jeden einzelnen Mann unversehrt zu behalten. Diese Fürsorge für den Einzelnen wirkte sich indessen zur Sicherheit des ganzen Heeres aus. Die Beutegier ließ viele allzu weit sich entfernen, und die Wälder machten mit unsicheren und versteckten Wegen den Zugang geschlossener Abteilungen unmöglich. Wenn ich wollte, dass das Unternehmen zu Ende geführt und die ruchlose Bande mit Stumpf und Stiel ausgerottet werde, hätten mehrere Abteilungen nach verschiedenen Richtungen ausgeschickt und die Truppe zersplittert werden müssen. Wenn ich aber die Manipel in geschlossenen Abteilungen zusammenhalten wollte, wie es die hergebrachte Kriegsführung und Gewohnheit unseres Heeres gebot, so schützte das Gelände durch sich selbst die Barbaren, und es fehlte den Einzelnen nicht an Mut, an versteckter Stelle den Versprengten aufzulauern und sie dann zu überfallen. Solchen Schwierigkeiten beugte man vor, soweit es mit Sorgfalt geschehen konnte in der Art, dass man lieber, obwohl alle vor Rachedurst glühten, bei den die Feinde schädig enden Maßnahmen eine unausgenutzt ließ, als dass man sie zu irgendeinem Schaden für die eigene Truppe traf. Ich entsandte zu benachbarten Staaten Boten. Indem ich ihnen Aussicht auf Beute machte, rief ich alle zu einem Beutezug gegen die Ebronen auf. Es sollte lieber das Leben der Gallier gefährdet werden als das eines Legionssoldaten. Zugleich sollte der Stamm, von einer solchen Übermacht eingeschlossen und sein Name als Sühne für das so große Vapredin ausgelöscht werden. Schnell strömte von allen Seiten eine große Menge herbei. 35. Eckige Klammer zu dies spielte sich in allen Teilen des Ebrones Ehengebietes ab, und der siebente Tag brach an, bis zu dem nach meinem Beschluss die Legion zum Tross zurückkehren sollte. Hier konnte man sehen, welche Rolle das Glück im Kriege spielt und wie viel Wechselfälle es bringt. Da die Feinde, wie erwähnt, zersplittert und voller Schrecken waren, gab es keine geschlossene Einheit, die auch nur einen kleinen Anlass zur Furcht gegeben hätte. Zu den Germanen rechts des Rheins drang das Gerücht, dass die Ebronen geplündert und dass obendrein alle zum Beutemachen eingeladen würden. Da boten die unmittelbar am Rhein wohnenden Sogambräer, bei denen die Tencterer und Usipeter, wie erwähnt, unmittelbar nach ihrer Flucht eine Zufluchtsstätte gefunden hatten, 2000 Reiter auf. Sie überschritten den Rhein auf Schiffen und flössen 30 Meilen unterhalb der Stelle, wo die Brücke hergestellt und ein Posten von mir zurückgelassen war, und betraten ebronisches Gebiet. Viele auf der Flucht Versprengte griffen sie auf und erbeuteten eine große Menge Vieh, auf das es die Barbaren vor allem abgesehen hatten. In ihrer Beutegier rückten sie weiter vor. Nicht Sümpfe, nicht Wälder konnten die für Krieg und Raubzüge aufgewachsenen aufhalten. Sie fragten die Gefangenen, wo ich sei, und erfuhren, ich sei weiter marschiert und das ganze Heer abgezogen. Da rief einer von den Gefangenen, was lauft ihr, die ihr bald im Reichtum schwimmen könnt, dieser jämmerlichen, geringen Beute nach. In 3 Stunden könnt ihr in Aturtuca sein. Dorthin hat das römische Heer sein ganzes Hab und Gut geschafft. An Besatzung ist nur so viel dort, dass die Mannschaft nicht einmal ausreicht, die Mauer rings zu besetzen, und niemand die Befestigungswerke zu verlassen wagt. Als diese Aussicht den Germanen winkte, ließen sie die bereits gemachte Beute an versteckten Stellen zurück und eilten, geführt von dem Manne, von dem sie dies erfahren hatten, nach Aturtuca. 36. Eckige Klammer zu. Obwohl Cicero alle vorangehenden Tage nach meinen Befehlen mit peinlichster Sorgfalt die Soldaten im Lager gehalten und nicht einmal einem Trossknecht das Verlassen der Lagerbefestigung erlaubt hatte, wurde er doch am siebenten Tage unsicher, dass ich hinsichtlich der Tage mein Wort halten würde. Hörte er doch, dass ich weiter vorgerückt war. Es gelangte auch kein Gerücht von meiner Rückkehr zu ihm. Zugleich ließ er sich von den Redereien derjenigen beeinflussen, die sein geduldiges Warten geradezu eine Belagerung nannten, da es verboten war, das Lager zu verlassen. Er rechnete also mit keinem Missgeschick, von dem er in einem Umkreis von 3 Meilen betroffen werden konnte, da 9 Legionen und eine sehr starke Reitermacht gegen den Feind eingesetzt und dieser zersprengt und beinahe vernichtet war. Er schickte daher 5 Kohorten zum Getreideholen in die nächsten Felder. Zwischen diesen und dem Lager erhob sich nur ein einziger Hügel. Im Lager waren von den Legionen eine Anzahl Kranke zurückgeblieben. Die inzwischen Genesenen, ungefähr 300 Anzahl, wurden in einer eigenen Abteilung ebenfalls ausgeschickt. Außerdem folgte eine große Menge Trossknechte und eine große Herde Zugvieh, die damals im Lager zurückgelassen worden war. Auch dazu war die Genehmigung erteilt worden. 37. Eckige Klammer zu. Gerade in diesem Augenblick kamen germanische Reiter hinzu und versuchten in demselben Galopp, in dem sie angesprengt kamen, auf der Seite des hinteren Haupttores in das Lager einzudringen. Sie wurden auch wegen der vorgelagerten Wälder nicht früher bemerkt, bis sie in unmittelbarer Nähe des Lagers waren. Es ging so schnell, dass die Kaufleute, die vor dem Wall ihre Zelte aufschlugen, keine Zeit mehr hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Unsere ahnungslosen Männer waren über den Überfall bestürzt, und nur mit Mühe hielt die Wachtkohorte dem ersten Angriff stand. Auch auf den übrigen Seiten des Lagers wimmelte es von Feinden, die versuchten, irgendeinen Zugang zu finden. Nur mit knapper Mühe und Not hielten unsere Soldaten die Tore. Sonstige Einbrüche verhinderte das Gelände dank seiner natürlichen Beschaffenheit und der Schanzanlagen. Im ganzen Lager lief man hin und her, und einer fragte den anderen nach der Ursache des Lärms. Man traf keine Anordnungen, wo man gegen den Feind Front machen, wo ein jeder antreten solle. Der eine schrie, das Lager sei bereits genommen, der andere behauptete, Heer und Feldherr seien vernichtet und die siegreichen Barbaren gekommen. Die meisten machten sich seltsame, abergläubische Gedanken und hielten sich den Untergang des Cotta und Titorius vor Augen, die im gleichen Lager umgekommen waren. Da infolge dieser Bestürzung alle voller Schrecken waren, wurden die Barbaren in ihrer Annahme bestärkt, ihnen sei überhaupt keine Besatzung, wie sie von einem Gefangenen gehört hatten. Sie boten alle Kräfte auf, durchzubrechen und feuerten sich gegenseitig an, einen solch glücklichen Zufall nicht aus den Händen zu lassen. 38. Eckige Klammer zu krank war bei der Wache zurückgelassen worden Publius Sextius Baculus, der bei mir den ersten Manipel geführt hatte und den ich schon in früheren Schlachten erwähnte. 4 Tage lang hatte er nicht mehr gegessen. Ohne Hoffnung auf die eigene und aller Rettung tritt er unbewaffnet aus dem Zelt. Er sieht, dass die Feinde drohend nahen und die Lage verzweifelt ist. Da entreißt er dem Nächsten die Waffen und stellt sich im Lagertor auf. Es folgen ihm die Zenturionen der Wachtkohorte und halten ein wenig den Ansturm auf. Der Wirt Sextius, von vielen Wunden bedeckt, ohnmächtig. Mit knapper Mühe und Not wird er von Hand zu Hand gereicht und in Sicherheit gebracht. Währenddessen ermannen sich die übrigen so sehr, dass sie die Wälle zu besetzen wagen und wenigstens das Bild von Verteidigern bieten. 39. Eckige Klammer zu. Inzwischen hörten nach beendigtem Führagieren unsere Soldaten das Geschrei. Die Reiter sprengten vor. Sie erfuhren, wie verzweifelt die Lage stand. Hier draußen aber gab es keine Schanzen, die die Schreckerfüllten aufnehmen konnten. Vor kurzem erst ausgehoben und ohne militärische Erfahrung, schauten sie auf den Militärtribunen und die Zenturionen. Von diesen erwarteten sie einen Befehl. Es war keiner so tapfer, dass er nicht über die neue Lage bestürzt wäre. Die Feinde erblickten von ferne die Feldzeichen und ließen etwas in ihrem Ansturm nach. Zuerst glaubten sie, die Legionen seien zurückgekommen, die, wie sie von Gefangenen wussten, weiter abgerückt waren. Als sie später die kleine Zahl wahrnahmen, griffen sie von allen Seiten an. 40. Eckige Klammer zu. Die Trausknechte liefen auf den nahen Hügel. Von diesem schnell herabgeworfen, flüchteten sie sich zu den Manipeln. Dadurch versetzten sie die ohnehin schon ängstlichen Soldaten noch mehr in Schrecken. Andere meinten, man müsse einen Stoßtrupp bilden und einen Durchbruch wagen, zumal das Lager so nahe sei. Sie vertrauten fest, dass, wenn auch ein Teil vom Feinde umringt fiele, sich wenigstens die übrigen retten könnten. Andere waren dafür, auf dem Hügel in Stellung zu gehen und gemeinschaftlich Glück und Unglück zu teilen. Dafür waren nicht die alten Soldaten, welche, wie erwähnt, in geschlossenen Zuge marschiert waren. So ermutigten sie sich gegenseitig und stießen unter Führung des Gaius Trebonius, eines römischen Ritters, dem das Kommando über sie gegeben war, mitten durch die Feinde und erreichten alle unversehrt bis auf den letzten Mann des Lager. Die ihnen auf dem Fuß folgenden Trossknechte und Reiter wurden beim gleichen Durchbruch durch die Tapferkeit der alten Soldaten gerettet. Aber die, welche sich auf der Anhöhe festgesetzt hatten, verharrten, ohne auch jetzt noch etwas soldatischen Geist in sich aufgenommen zu haben, bei dem einmal gefassten Entschluss, sich auf der Anhöhe zu verteidigen. Sie konnten den Schneid und die Schnelligkeit der anderen nicht aufbringen, die, wie sie sahen, die übrigen retteten. Bei dem Versuch, sich ins Lager zurückzuziehen, stiegen sie in ungünstiges Gelände herab. Die Zenturionen, von denen einige aus niedrigeren Rängen bei den übrigen Legionen ihrer Tapferkeit wegen bei dieser Legion befördert worden waren, kämpften heldenhaft, um nicht ihren vorher erworbenen soldatischen Ruhm einzubüßen, und fielen. Nur ein Teil dieser Soldaten, der tapfer die Feinde zurückdrängte, gelangte wieder erwarten unversehrt ins Lager. Der andere wurde von den Feinden eingeschlossen und fiel. 41. Eckige Klammer zu. Die Germanen gaben die Hoffnung auf Eroberung des Lagers auf, weil sie uns schon auf den Schanzen festen Fuß fassen sahen, und zogen sich mit der Beute, die sie in den Wäldern niedergelegt hatten, über den Rhein zurück. Aber so groß blieb der Schrecken auch noch nach Abzug der Feinde, dass Gaius Volusenus, als er, mit der Reiterei vorgeschickt, ins Lager gekommen war, in dieser Nacht damit keinen Glauben fand, ich sei mit dem unversehrten Heer im Anzüge. So sehr hatte die Furcht alle gelähmt, dass sie beinahe wie wahnsinnig behaupteten, nach Vernichtung aller Truppen habe sich nur die Reiterei aus der Flucht gerettet. Auch hätten die Germanen, wenn das Heer unversehrt geblieben wäre, niemals das Lager bestürmt. Dieser Furcht machte erst mein Erscheinen ein Ende. 42. Eckige Klammer zu. Nach meinem Eintreffen bedauerte ich, der ich die Wechselfälle des Krieges wohl kannte, nur das eine, dass die Kohorten aus dem festen Platz herausgeschickt worden waren, das Risiko eines auch noch so geringen Unfalls hätte beim Verlassen des Platzes vermieden werden müssen, gab aber zu, dass der Zufall bei der plötzlichen Ankunft des Feindes mitgespielt habe, in weit höherem Maße, weil er die Feinde fast unmittelbar vom Wall und den Lagertoren abgelenkt hatte. Bei all diesem erschien als besonders auffallend, dass die Germanen, die in der Absicht den Rhein überschritten hatten, das Gebiet des Ambiorix zu verwüsten, an unser Lager verschlagen, gerade dem Ambiorix einen sehr erwünschten Dienst erwiesen. 43. Eckige Klammer zu. Ich brach von Neuem auf, um den Feinden Abbruch zu tun, bot aus den Nachbarstaaten eine große Reiterschar auf und entsandte sie nach allen Richtungen. Alle Dörfer und Gehöfte, die man erblickte, wurden eingeäschert, aus allen Gegenden wurde Beute fortgeschleppt. Das Getreide wurde nicht allein von so vielen Menschen und so vielem Vieh aufgezehrt, sondern lag infolge zu dieser Zeit häufig auftretender Regengüsse am Boden, so dass, wer sich für den Augenblick versteckte, gleichwohl nach Abzug des Heeres infolge mangels an alle sicher umkommen musste. Oft kam man, da so viel Reiter nach allen Richtungen ausgeschickt waren, so weit, dass die Gefangenen sich nach dem von ihnen angeblich eben noch gesehenen Ambiorix umschauten und behaupteten, er sei noch nicht völlig aus ihrem Blickfeld verschwunden. So strengten sich bei der Hoffnung, ihn einzuholen, unter unendlichen Strapazen die, welche sich meinen größten Dank zu sichern hofften, übermenschlich an. Aber immer schien nur ein wenig zum vollen Glück zu fehlen. Jener versteckte sich in Schlupfwinkeln oder im Waldesdickicht und suchte im Schutz der Nacht andere Gegenden auf, geschützt von nur 4 Reitern, denen er sein Leben anzuvertrauen wagte. 44. Eckige Klammer zu. Als auf diese Weise das Land verwüstet war, führte ich das Heer nach Verlust von 2 Kohorten nach Durocortorum im Gebiet der Remer zurück. Dorthin berief ich einen Landtag Galliens, nahm eine Untersuchung über den Aufstand der Senonen und Carnuten vor, fällte über Acco, den Anstifter des ganzen Anschlags, ein härteres Urteil und ließ ihn nach Sitte der Vorfahren hinrichten. Einige flüchteten sich aus Angst vor meinem Urteilsspruch. Als ich diese geächtet hatte, legte ich 2 Legionen an den Grenzen der Treverer, 2 im Gebiet der Lingonen, die übrigen 6 im Land der Senonen in Agadincum ins Winterlager, sorgte für die Verpflegung des Heeres und reiste wie alle Jahre nach Oberitalien, die Gerichtstage abzuhalten. Ende des 6. Buches.